Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Dank diesem Donnerstag sind wir nicht zu trennen. Ich bin froh, dass du mich liebst und wir uns gut kennen. Für mich ist das eine perfekte Ehe. Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Ich liebe dich, Nicole. Ich möchte Danke sagen für die wunderschöne Zeit, die wir gemeinsam haben. Es hat am Anfang nicht geklappt, doch ich hab nicht aufgehört, nachzugeben, nachzulassen, bis du endlich mir gehörst. Es war ein Hin und Her, Funkstille, doch auf einmal hat es geklappt. Und seit diesem Tag kann ich sagen, ich bin komplett und so glücklich mit dir. Diese Ehe ist ein Geschenk, bin so verrückt nach dir. 2002, unsere Hochzeit in Greinstein. Das ganze Ambiente war für uns einfach nur geil. Musik aus dem Auto mit Trommel und Didgeridoo. Für mich gibt's keine andere Frau, immer nur du, die ich liebe, Niki. Ich möchte Danke sagen, diese wunderschöne Zeit kann man nur mit dir haben. Unsere Söhne Benny Phipps, ich bin stolz auf euch. Auch ihr zwei seid ein Grund, warum mich dieses Leben freut. Ich liebe deine Art, deinen Charme und dein Aussehen. Prinzessin, für mich bist du einfach nur wunderschön. Für mich ist das eine perfekte Ehe. Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Dank diesem Donnerstag sind wir nicht zu trennen. Ich bin froh, dass du mich liebst und wir uns gut kennen. Für mich ist das eine perfekte Ehe. Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Ich liebe dich, Nicole. Ich möchte Danke sagen für die wunderschöne Zeit, die wir gemeinsam haben. Die Liebe ist so schön wie geschliffenes Elfenbein. Dass es so passt wie bei uns, das muss selten sein. Unseren jährlichen Familienurlaub in Brodersdorf ist für uns wie Energie tanken, wunderschöner Ort. Wir haben viel erlebt, ja wirklich schwierige Zeiten. Sowas hält uns zusammen und hält uns ab von dem Streiten. An unserem Fischteich können wir gemeinsam abschalten. In der Zeit, in der Natur können wir Kraft tanken. Ich liebe es, wie du mir immer Halt gibst. Denn einfach hast du es mit mir halt nicht. Meine beiden Jobwechsel, du standst immer hinter mir. Ich soll das durchziehen, ja und das verdanke ich dir. Die Unterstützung, die ich brauche, kann ich von dir haben. Dass ich dich von Herzen liebe, kann ich nicht oft genug sagen. 14 Jahre Ehe, das ist wie im Paradies. Und ich wünsche mir nur, dass das immer so ist. Für mich ist das eine perfekte Ehe. Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Dank diesem Donnerstag sind wir nicht zu trennen. Ich bin froh, dass du mich liebst und wir uns gut kennen. Für mich ist das eine perfekte Ehe. Prinzessin, du weißt, dass ich niemals von dir gehe. Ich liebe dich, Nicole. Ich möchte Danke sagen für die wunderschöne Zeit, die wir gemeinsam haben.